es ist wirklich sehr schade, dass ich nicht in persona bei euch sein kann. Das ging leider gar nicht, aber ich freue mich wenigstens da im Geiste oder online mit euch sein zu können und werde versuchen, euch etwas über Gramscis Auffassung des Faschismus zu erzählen. Eine Prämisse, also ich werde leider vorlesen müssen. Ich versuche das so wenig langweilig wie möglich zu machen. Und auch noch eine Sache, ich werde ein paar Stellen von Gramsci zitieren. Und ich hatte leider nicht Gelegenheit, die deutschen Übersetzungen mir anzuschauen. Deswegen sind die Übersetzungen von mir und wahrscheinlich schlecht, deshalb. Ich hoffe, die sind trotzdem verständlich. Sollte es denn nicht so sein, ich bitte dann zu jeder Zeit zu unterbrechen, also für Nachfragen oder einfach nur wenn etwas nicht klar ausgedruckt ist. Ich fange an mit ein paar biografischen Worten, um sozusagen diese Faschismusanalysen in einen biografischen Rahmen zu kontextualisieren und auch zu verstehen, was der für ein Mensch war. Als Antonio Gramsci entschied, sein Leben und all seine merkwürdige geistige und praktische Kräfte dem politischen Kampf zu widmen, schien der Siegeszug der proletarischen Weltrevolution gut im Gange zu sein. Er starb zu einer Zeit, in der der Faschismus in Europa herrschend geworden war. Eine der Hauptstränge seines Denkens ist daher die Analyse des Faschismus, das heißt des mächtigsten Faktors, der die Revolution in Italien unmöglich gemacht hat. Ich werde versuchen, die Entwicklung seiner Deutung des Faschismus im Laufe der Jahre zu verfolgen. Es ist kein Zufall, dass sein Denken immer dann in den Vordergrund rückt, wenn das Kräfteverhältnis zugunsten der Reaktion ausfällt und die Revolution besiegte oder auf unbestimmte Zeit verschoben bzw. in einen langen und passiven Transformationsprozess umgedeutet wird. Deshalb kann er heute, 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion, in einer Situation, wo der Sozialismus nur noch als alternative Verwaltung des bestehenden Wirtschaftssystems überlebt und von Revolution gar keine Rede sein kann, für uns relevant sein. Und er ist tatsächlich traurigerweise aktuell. Man bedenke nur, dass allen Umfragen zufolge bei den Wahlen in einem Monat, genau 100 Jahre nach der Marcia su Roma, dem Marsch auf Rom, sehr wahrscheinlich eine offen faschistische Partei namens Fratelli d'Italia zum ersten Mal in der republikanischen Geschichte Italiens die Mehrheit im Parlament und in der Regierung haben wird. Mit Marsch auf Rom ist die vom Partito Nazionale Fascista organisierte bewaffnete Demonstration vom 28. Oktober 1922 gemeint, anlässlich derer Benito Mussolini zum Regierungschef aufstieg. Zu jenem Zeitpunkt befand sich Gramsci in Moskau, um den von ihm selbst ein Jahr zuvor mitbegründeten Partito Comunista in der Exekutive der Kommunistischen Internationale zu vertreten. Nach Italien kehrte er dann erst nach den politischen Wahlen im Frühjahr 24, als einer von den 19 neu gewählten kommunistischen Abgeordneten zurück. Am Abend des 8. November 1926 wird er nach einem Treffen mit anderen Deputierten in Rom verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Er glaubte nicht, dass er dieses Risiko eingehen würde, da er als Abgeordneter eigentlich parlamentarische Immunität hätte genießen sollen. Das faschistische Regime hatte jedoch keinerlei Skrupel, diese staatsrechtliche Garantie mit Füßen zu treten. Aus dem Gefängnis wurde er erst viel später, und zwar wenige Tage vor seinem Tod, entlassen. Im Jahr 1928 wurde er zusammen mit anderen Mitgliedern der kommunistischen Fraktion vor das Sondergericht für die Verteidigung des Staates gestellt. Ein Organ, dessen Einrichtung eine der wichtigsten Etappen beim Aufbau des totalitären Regimes Mussolini darstellt. Die Anklage lautete konspirative Tätigkeit, Anstiftung zum Bürgerkrieg, Verteidigung von Straftaten und Aufhetzung zum Klassenhass. Gramsci beteuerte seine Unschuld und erklärte, Zitat, ich wurde verhaftet, obwohl ich amtierender Abgeordneter bin. Ich bin Kommunist. Und zwar bekanntlich, da meine Tätigkeit als Abgeordneter und Journalist öffentlich war. Ich habe mich nicht auf irgendeine Art von klandestiner Tätigkeit eingelassen, denn wenn ich es gewollt hätte, wäre es mir unmöglich gewesen. Jahrelang hatte ich immer 6 Polizisten in meiner Nähe, die mich nach draußen begleiteten oder sich bei mir zu Hause aufhielten. Ich wurde also nie alleine gelassen. Ich wurde überwacht, was heute meine beste Verteidigung ist. Ich beantrage dem Präfekten und dem Polizeipräsidenten von Turin, als von die Stadt, von der ich zu euch spreche, als Zeugen zu hören, um diesen Umstand zu bezeugen. Wenn aber Kommunist sein eine Verantwortung impliziert, dann akzeptiere ich sie. Ihr werdet, dann fügt er am Ende seiner Verteidigungsrede hinzu, ihr werdet Italien in den Ruin führen und es wird an uns Kommunisten liegen, es zu retten. Zitat Ende. Er wurde daraufhin zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das Gefängnisregime war extrem hart und mit der Zeit wurde sein Zustand in klinischer, persönlicher, familiärer und auch politischer Hinsicht immer kritischer. Im selben Jahr wie dieser Prozess hatte auch der 6. Komintern-Kongress in Moskau unter der unangefochtenen Herrschaft Stalins stattgefunden. Er markierte einen Wendepunkt in der Faschismuspolitik der kommunistischen Parteien. Hatten sie bis dahin mit den anderen antifaschistischen Parteien, insbesondere Sozialisten und Sozialdemokraten, gemeinsame Sache gemacht, so wurde nun unter dem Schlagwort Sozialfaschismus die Faschisierung der Sozialdemokratie festgestellt. Gramsci sprach sie aus dem Gefängnis heraus gegen diese Entwicklung aus und hielt es stattdessen für notwendig, die antifaschistische Volksfront in Italien zu stärken. Diese oppositionelle Haltung brachte ihn in die politische Isolation, sowohl in der mit der sowjetischen Führung verbündeten Partei, als auch im Knast unter den kommunistischen Gefangenen. Man muss wirklich seine extreme Einsamkeit bedenken in der letzten Phase seines Lebens. Zudem, neben der prekären Gesundheit und der politischen Marginalisierung, quälte Gramsci auch die Entfernung von seiner Frau Julia und den beiden Söhnen, Delio und Giuliano, die in Russland geblieben waren und die er nie wiedersehen konnte. Trotz all dieser Qualen weigerte er sich aus Stolz und Konsequenz stets ein Gnadengesuch an die faschistische Regierung einzurichten. Dass er während 11 Jahre äußerst harter Gefangenschaft trotz dem allmählichen Verfall seiner physischen Gesundheit, nicht aber seines Geistes, seinen Freiheitskampf bis zum Ende fortsetzte, ist wirklich merkwürdig und stellt das vielleicht bedeutendste Ereignis der italienischen Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert dar. Das klingt ein bisschen rhetorisch, aber ich meine das. In den Briefen, die er aus dem Gefängnis an Julia und deren Schwester Tatjana schickte, lesen wir von seiner Befürchtung, dass die Gefangenschaft zu einem Rückgang der intellektuellen und moralischen Qualitäten seines Geistes führen könnte. Lernen und Schreiben sind für ihn ein Mittel zur Selbstverteidigung gegen die Gefahr der Verrohung, von der er sich bedroht fühlt. Es sind seine Art, sich der Gefangenschaft zu widersetzen und auch in der Gefangenschaft frei, vernünftig und kommunist zu bleiben. Selbst im Angesicht des tragischen Schicksals des internationalen Kommunismus, der Kommunistischen Partei Italiens und seines persönlichen, selbst da kapitulierte sein Geist bis zum Schluss nicht, sondern dachte, studierte und kämpfte weiter. Davon legen die berühmte Gefängnishefte Zeugnis ab. 34 große Hefte, bedeckt mit winziger und gleichmäßiger Handschrift, jedes Blatt mit Stempel und Unterschrift des Gefängnisdirektors. In den ersten 2 Jahren seiner Haft durfte Gramsci trotz seiner nachdrücklichen Bitten nicht schreiben. Ab 1929 durfte er jeweils ein Notizbuch und 2 Bücher in seiner Zelle haben. Die meisten Zitate, von denen die Hefte voll sind, musste er aus dem Gedächtnis entnehmen. Bei der Lektüre dieser Hefte muss man sich die extremen Bedingungen vor Augen halten, unter denen sie geschrieben wurden. Sie bilden kein abgeschlossenes Werk, sondern ein gewaltiges Konvolut experimenteller und fragmentarischer Gedanken. Und dennoch sind sie ein Klassiker des politischen Denkens des 20. Jahrhunderts. Denn obwohl sie viele und disparate Wissensgebiete umspannen, es geht darin, das sind hier diese schöne Einaudi-Ausgabe, diese große Vierbände, daran geht es um Philosophie, um Linguistik, politische Ökonomie, Theater, Literatur, Soziologie, Kulturgeschichte, Medienwissenschaft und so weiter. Aber es ist sicherlich die politische Dimension, in der die Einheit dieses Werkes gesucht werden muss. Unter vielem anderen enthalten sie eine äußerst differenzierte, originelle und undogmatische Analyse des Faschismus. Sie liegt nicht ohne weiteres da, sondern muss aus einer großen Menge von Notizen und Fragmenten rekonstruiert werden, was ich versuchen werde heute. Dabei handelt es sich um keine akademische Abhandlung eines Politikwissenschaftlers, sondern um die militante Ausarbeitung eines kommunistischen Führers. Sie wurde sozusagen live durchgeführt und ist verwickelt in einen Zusammenhang zahlreicher Ereignisse und wechselnder möglicher Ergebnisse, worin die Fortschritte der Erkenntnis in enger Beziehung zur Entwicklung der aktuellen Klassenkämpfe, der Wandlung politischer Verhältnisse sowie zu den taktischen und strategischen Problemen stehen, denen der Partito Comunista d'Italia und die Kommunistische Internationale sich stellen mussten. Für Gramsci ist der Faschismus also nicht bloß ein Gegenstand der Analyse. Vielmehr bildet er den historischen Kontext seiner politischen Tätigkeit und Lebenserfahrung. Ein Kontext, dessen Natur, Ursprung, Zeitdauer und räumliche Ausdehnung sich aller Voraussicht zu entziehen neigten. So eng sein, so darf nicht vergessen werden, dass Gramsci dem politischen Alltag gewaltsam entrückt worden war. Paradoxerweise gewährten ihm die Haftbedingungen, in denen er sich befand und schrieb, jene Parteiungebundenheit und jene Ferne von der öffentlichen Debatte, die sich in der Originalität und Unabhängigkeit des Urteils dieser fast privaten Notizen reflektieren. Einerseits betrachtete Gramsci diese Schriften als einfache Übungen gegen das Verdorren durch das Gefängnisleben. Er selbst empfiehlt in einer berühmten Bemerkung, seine Aufzeichnungen nicht als endgültige Texte und noch weniger als organische Abhandlungen zu erachten. Andererseits war er sich aber der Möglichkeit bewusst, frei von kontingenten politischen Fragen zu theoretisieren. Er wollte etwas für ewig tun, wie er auf Deutsch in einem Brief an die Schwägerin Tatjana mitteilte. Es ist so, als hätte er Ahnung von dem riesigen Einfluss gehabt, den seine Schriften in der Entwicklung der Partei, in der italienischen Kultur des 20. Jahrhunderts im Allgemeinen und dann auch noch weltweit haben würden. Aus diesem Grund erscheint es als völlig legitim, wenn nicht geboten, die Selbstbeschränkung des Autors zu missachten und die Gefängnishefte als eine besonders reife und durchdachte Phase seines Denkens zu betrachten, wenn auch nicht absolut endgültige. In diesem Sinne werden wir im Folgenden seine bemerkenswerte Überlegungen zum Phänomen und zu den Perspektiven des italienischen und europäischen Faschismus betrachten. Um das Denken von Gramsci und insbesondere seine Faschismustheorie in den richtigen historischen Kontext zu stellen, müssen wir zwei grundlegende historische Koordinaten berücksichtigen. Der erste ist das Aufkommen der globalen Massengesellschaft. Mit dem Ersten Weltkrieg und den darauffolgenden revolutionären Ereignissen in Russland, Deutschland, Ungarn und Italien war ein neuer, die nationalstaatlichen Grenzen überschreitender politischer Raum entstanden, der Vorstellung von Massen und Avantgarden den konkreten Rahmen einer möglichen Weltrevolution einer Chance zur Erlösung der gesamten Menschheit. Insbesondere hatte die von der Oktoberrevolution freigesetzte Energie eine neue Generation entschlossener Militanten, einschließlich Gramsci, hervorgebracht, die aus einem weltgeschichtlichen Verantwortungsgefühl zu einem totalen politischen Engagement bereit waren, um den Preis der Freiheit und selbst des Lebens. wie die faschistische Bewegung zwischen der ursprünglichen Absicht, eine ähnliche Rolle der totalen Erneuerung der Gesellschaft einzunehmen und der Entscheidung, stattdessen zu einem Subjekt wie auch zu einem Instrument der Bewahrung traditioneller Werte und Mächte gegen die Bedrohung durch die Revolution zu werden, hin und her schwankte, ist wohl bekannt. Und es ist auch die grundlegende Ambivalenz, auf der die Faschisten ihr Spiel bis zum Ende durchgeführt haben. Unser privilegiertes Wissen als Nachfahren darf uns jedoch nicht dazu verleiten, die revolutionäre Glaubwürdigkeit zu unterschätzen, die der Faschismus in breiten, verwirrt nach Veränderungen strebenden Bevölkerungsschichten genoss. Die zweite Koordinate ist die allgemeine Krise der bürgerlichen Gesellschaft. Nicht nur eine Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern eine allgemeine, organische Krise, um mit Gramsci zu sprechen. Das heißt, eine Krise, die alle Ebenen des gesellschaftlichen Lebens erfasste. Eine Hegemoniekrise der Kapitalistenklasse und ihrer liberalen Ordnung. Die Unfähigkeit der Bourgeoisie, ihren inneren Zusammenhalt aufrechtzuerhalten und die Massen in ein mit ihrer sozialen Herrschaft vereinbares politisches System einzubinden, war nämlich offensichtlich geworden. Die Auflösung der alten bürgerlich-liberalen Ordnung ist die zentrale Figur von Gramscis Interpretation des Faschismus. Etwas allgemein und formell kann man sagen, dass der Faschismus die für jene historischen Perioden charakteristische politische Form ist, in denen, um einen anderen gramscianischen Ausdruck zu verwenden, die Phasen, in denen das Alte stirbt und das Neue noch um seine Geburt bringt. Wobei der Akzent auf dem zweiten Punkt liegen soll. Ja, während die Marxisten aller Länder sich beeilten, den Tod des Alten, die endgültige Krise des Kapitalismus zu verkünden, hörte Gramsci nicht auf, sich den Kopf zu zerbrechen darüber, warum das Neue dennoch nicht geboren werden kann. In den Jahren 1919 und 20 hat es in Norditalien eine Reihe von Arbeiter- und Bauernkämpfen gegeben, die in ihrer Intensität und Ausmaß beispiellos waren. Sie gipfelte in der Besetzung von Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben, bei denen wichtige Versuche sowjetischer Selbstverwaltung experimentiert wurden, vor allem in Turin, die Stadt der vier Fabriken, wo Gramsci damals noch lebte. Es war die schärfste Klassenauseinandersetzung, die es in Italien je gegeben hatte. Sie ist in die Geschichtsschreibung mit dem Namen Biennio Rosso, die zwei roten Jahre, eingegangen. Das waren genau die Jahre, in denen die ersten faschistischen Schlägertrupps, die Fasci Italiani di Combattimento, sich zu bilden anfingen. Sie waren die paramilitärische Keimzelle von Mussolinis zukünftiger Partei. Gramsci, der an der Besetzung der Turiner Fabriken maßgeblich beteiligt gewesen war, erlebte diese Tage mit großer Besorgnis. Er begann, die Möglichkeit einer Katastrophe als real wahrzunehmen. Am 8. Mai 1920, im heißesten Moment der Auseinandersetzungen, schrieb er in seiner Zeitung L'Ordine Nuovo, das war das Organ der kommunistischen Minderheit der Sozialistischen Partei, schrieb er einen Artikel mit dem Titel Per un rinnovamento del Partito Socialista, für eine Erneuerung der Sozialistischen Partei. Und ich zitiere einen Auszug daraus. Die gegenwärtige Phase des Klassenkampfes in Italien ist die Phase, die vorausgeht. Entweder die Eroberung der politischen Macht durch das revolutionäre Proletariat für den Übergang zu neuen Produktions- und Verteilungsformen oder eine gewaltige Reaktion der Besitzerklasse und der Regierungskasse. Man wird keine Gewalt auslassen, um das Industrie- und Agrarproletariat zu unterwerfen. Man wird unaufhaltsam versuchen, die Organismen des politischen Kampfes der Arbeiterklasse, die Sozialistische Partei, zu zerschlagen und diejenigen des wirtschaftlichen Widerstandes, die Gewerkschaften, in das Räderwerk des bürgerlichen Staates einzugliedern. Zitat Ende. Dies ist eine klare und prophetische Vision des Szenarios, das bald Wirklichkeit werden sollte. In Mitte des Konflikts sieht Gramsci bereits den Eintritt eines neuen, aggressiv antiproletarischen Subjekts voraus. der Gedanke, dass die Kräfte des revolutionären Proletariats von einer möglichen epochalen Niederlage stehen könnten, ist hier klar formuliert. In seinen Augen jedoch hatte sich die italienische Arbeiterklasse in ihrer revolutionären Mobilisierung reif genug für die große historische Aufgabe gezeigt, die vor ihr lag. Sie hatte bewiesen, dass sie in der Lage war, sich selbst zu regieren und die Zügel der Produktion selbst in die Hand zu nehmen. Aber sie konnte die Probleme der Versorgung und der Kommunikation nicht lösen, weil die Eisenbahnen und die Flotte nicht besetzt waren. Sie konnte die finanziellen Probleme nicht lösen, weil die Banken nicht besetzt waren. Sie konnte die nationalen politischen Fragen nicht lösen, weil sie die Staatsmacht nicht ergriffen hatten. Diese Probleme hätten von der Sozialistischen Partei und den Gewerkschaften angegangen werden müssen, denen es jedoch völlig an Intelligenz und politischer Entschlossenheit fehlte, die es ihnen ermöglicht hätten, die Revolution wie in Russland zu vollbringen. Die Niederlage des Biennio Rosso ist laut Gramsci also nicht so sehr auf die angebliche Unreife der Arbeiter zurückzuführen, sondern auf die ihrer politischen Führer. In jenem Artikel heißt es ferner, kommt ein längeres Zitat, die Führungsgremien der Sozialistischen Partei haben gezeigt, dass sie absolut nichts von der Entwicklungsweise verstehen, die die nationale und internationale Geschichte gegenwärtig durchläuft, und dass sie nichts von der Aufgabe verstehen, die den Kampforganisationen des revolutionären Proletariats obliegt. Die Sozialistische Partei beobachtet das Geschehen als Zuschauer. Sie hat nie eine eigene Meinung zu äußern. Sie sollte eine Gesamtaktion entwickeln, die die Arbeiterklasse in die Lage versetzt, die Revolution zu gewinnen und dauerhaft zu gewinnen. Sie sollte das wachsame revolutionäre Bewusstsein der ausgebeuteten Klasse verkörpern. Deshalb ist es notwendig, dass die Partei immer in der Realität des Klassenkampfes lebt, dass sie seine verschiedenen Phasen, seine verschiedenen Episoden, seine vielfältigen Erscheinungsformen versteht, dass sie in der Lage ist, die Gesamtheit der Bewegung in eine wirkliche Richtung zu geben. Die Sozialistische Partei hingegen ist reine Parlamentspartei geblieben. Sie verharrt in den engen Grenzen der bürgerlichen Demokratie und befasst sich nur mit den oberflächlichen politischen Erklärungen der herrschenden Klasse. Zitat Ende. In diesem Zitat finden sich die hauptsächlichen Gründe für den Bruch mit dem italienischen Sozialismus und die Ablehnung von dessen positivistischer, deterministischer und abwartender Haltung zusammengefasst, die Gramscis Wirken und Denken kennzeichnen. Somit auch die Gründe für die folgenreiche Entscheidung, im Jahr 1921 eine andere Partei zu gründen, der Partito Comunista d'Italia, PCI. Diese Entscheidung ging davon aus, dass das Spiel noch nicht verloren und eine Revolution in Italien noch möglich war. Doch in Wirklichkeit war es bereits zu spät. Der Staatsstreich, der Mussolinis 20-jährige Diktatur einleitete, fand ein knappes Jahr später statt. Soweit zur historischen Situation. Jetzt werde ich ein paar Sachen zu Gramscis eigener und origineller Methodologie sagen. Die Originalität von seinen Beiträgen im Spektrum der zeitgenössischen Interpretationen des Faschismus hängt wesentlich von seiner analytischen Methode. Seine differenzierte Analyse versucht, die nationalen Besonderheiten politischer Phänomene im Rahmen von und im Zusammenhang mit den die gegebene Epoche beherrschenden weltwirtschaftlichen Prozessen zu verstehen. Sein Ansatz beruht zwar auf einer Auffassung der gegenwärtigen Geschichte als Weltgeschichte, von der die nationale Geschichte nur konventionell oder abstrakt isoliert werden kann, aber die Analyse der globalen Entwicklung der kapitalistischen Produktion geht bei ihm immer Hand in Hand mit einer scharfsinnigen Betrachtung der besonderen politischen und kulturellen Bedingungen seines Landes. Der Grund dafür ist seine Überzeugung, dass die Frage der sozialen Revolution soll sie jenseits der dröhnenden Rhetorik der sozialistischen Kader konkret gestellt werden, nicht von der nationalen Frage getrennt werden kann. Die Kommunisten haben auch die Last dieser vom liberalen 19. Jahrhundert ungelösten Frage auf ihre Schultern zu nehmen. Dieser originelle Ansatz der Klassenanalyse mit morphologischer Analyse kombiniert, ermöglichte es ihm, eine organische Erklärung des Faschismus vorzulegen, die weitaus reicher ist als andere zeitgenössische Versuche und auch als manche spätere Geschichtsschreibung. Gramscis methodologischer Ablehnung jeglicher Form doktrinären Schematismus und Reduktionismus, zwei besonders im Marxismus verbreitete Fehler, erweist sich als besonders fruchtbar für die historische Untersuchung des ursprünglich und vornehmlich, aber nicht ausschließlich italienischen Phänomens des Faschismus. In den Jahren nach der Machtergreifung Mussolinis entwickelten sich in Italien drei verschiedene Erklärungsmuster. Das eine war das marxistisch-kominternistische, das den Faschismus einfach als Reaktion der Bourgeoisie auf die Bedrohung durch den Vormarsch der Arbeiterbewegung ansah, ohne ein Element von Neuheit und Autonomie gegenüber der traditionellen bürgerlichen Hegemonie anzuerkennen. Ein zweiter Ansatz, dessen maßgeblicher Vertreter der liberale Hegelianer Benedetto Croce ist, ist der sogenannte parenthetische Ansatz, sofern er den Faschismus als eine historische Parenthese, eine Klammer, betrachtet, als eine momentane und kontingente Unterbrechung im progressiven Verlauf der europäischen Geschichte. Croce interpretiert die italienische Geschichte hegelianisch als Geschichte der Freiheit, als einen im Wesentlichen vernünftigen Prozess. In diesem Sinne stellen das Risorgimento, der Konstitutionalismus und die Entwicklung der Nation dar. In diesem Kontext stelle der Faschismus eine Klammer dar, eine historische Phase, die nicht den Sitten und Traditionen des Landes zugehört und also nicht wirklich Teil der italienischen Geschichte ist. Der Faschismus sei eine Art Fremdkörper in der italienischen Gesellschaft, eine Art gutartiger Tumor, könnte man sagen. Er sei Ergebnis einer moralischen Krankheit, das ist ein krocianischer Ausdruck, einer Krise der Werte, einer Depression des Gewissens, von der die italienische Nation infolge des Ersten Weltkriegs heimgesucht wurde und von der sie sich bald erholen wird. Soweit Croce. Diametral entgegengesetzt ist die These eines anderen großen liberalen und antifaschistischen Intellektuellen, nämlich Piero Gobetti. Der Faschismus stellt für Gobetti eine Autobiografie der Nation dar. Das ist ein schöner Ausdruck. Er versteht ihn als eine Offenbarung aller historischen Mängel des italienischen Volkes. Vor dem Hintergrund einer historischen und politischen Reflexion auf die geistigen und sozialen Rückständigkeit Italiens stellt Gobetti die These auf, Mussolinis Erfolg beweise die politische Unreife der Italiener. Deren Neigung zur freiwilligen Knechtschaft rühre daher, dass die moderne religiöse Reformation und die politische Revolution in Italien ausgeblieben waren. Daher die typischen italienischen politischen Mängel, der Konformismus, der Autoritarismus und den Transformismus, also die parlamentarische Unsicht. Die faschistische Bewegung wusste natürlich die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den traditionellen Parteien sehr wohl nutzen. Und das ist die Erklärung von Gobetti. Gramscis organische Faschismusanalyse lässt sich in keines dieser drei Interpretationsparadigmen restlos einbetten, sondern durchkreuzt sie alle transversal. Von diesen Optionen werden bei ihm jeweils die Wahrheitselemente aufgehoben, aber ohne sich mit einseitigen oder übergeneralisierenden Erklärungsmustern zufrieden zu geben. Eine Rekonstruktion seiner Faschismusinterpretation muss eine Vielzahl von Variablen berücksichtigen. Dank seiner umfassenden Kenntnisse der italienischen Geschichte und Kultur konnte Gramsci tiefgreifende und in vielerlei Hinsicht vorausschauende Analyse des Faschismus in seiner Entstehungsphase und in seinem ursprünglichen historischen Umfeld als eine spezifisch italienische Form antiproletarischer Konterrevolution formulieren. Andererseits hinderte ihn sein internationalistischer Standpunkt daran, den Faschismus einfach als ein Nebenprodukt der italienischen Rückständigkeit oder ein Überbleibsel des Feudalismus zu interpretieren. Er war einer der ersten, der den modernen Charakter des Faschismus hervorgehoben hat, seine europäische und potenziell globale Dimension, seine Immanenz in der modernen Logik kapitalistischer Produktion. Er hatte verstanden, dass die faschistische Gewalt kein sekundäres und nebensächliches Epiphänomen grundlegenderer Faktoren war, wie etwa der Geburt der Massengesellschaft, der bürgerlichen Reaktion, des Schocks des Ersten Weltkriegs oder der Rückständigkeit Italiens oder irgendwelcher moralischen Krankheit des europäischen Bewusstseins. Er untersuchte das faschistische Regime als organischen Ausdruck all dieser Faktoren und verstand ihn als wesentliches Merkmal und unverwechselbares Kennzeichen seiner Epoche. In seinen Überlegungen zum Faschismus lassen sich drei Phasen unterscheiden, und dies ist eine objektiv begründete Periodisierung, denn diese Phasen entsprechen drei verschiedenen Phasen in der Entwicklung des italienischen Faschismus von vorwiegend ländlicher Bewegung zum totalitären Staat. Die erste Periode reicht von den ersten zaghaften Auftritten im Jahr 1919 bis zum Marsch auf Rom, Oktober 22. Der zweite Zeitraum zwischen 22 und 25 entspricht Mussolinis Versuch, ein nicht totalitäres faschistisches Regime zu schaffen. Die dritte Periode beginnt mit 25-26, also dem autoritären Abschluss der Regierungskrise, der Verkündung der Leggi Fascistissime, die erzfaschistischen Gesetze, so hießen sie, und der autoritären Auflösung aller Parteien. Das ist die Zeit des Aufbaus des Totalitarismus und des Eintritts in die Weltwirtschaftskrise. Das Jahr 26 stellt auch eine Zäsur in Gramscis persönlicher Biografie dar, dem Moment seiner Verhaftung, nachdem seine Überlegungen aufhörten, öffentlich zu sein. In der ersten Periode war Gramsci ein junger sozialistischer Aktivist in Turin und verdiente seinen Lebensunterhalt als Journalist. Im Jahr 1919 gründete er die Zeitung L'Ordine Nuovo. Es war eine Zeit voller sich überstürzender Ereignisse, die Oktoberrevolution, der Biennio Rosso, der mit der Besetzung der Fabriken im September 1920 und der vernichtenden Niederlage der Arbeiter gipfelte und gleichzeitig die Gründung der Fasci di Combattimento. Im Mittelpunkt seines Denkens steht in dieser Zeit die Unfähigkeit der herrschenden Klasse, die Massen zu kontrollieren. Das heißt, die Hegemoniekrise, die in Italien unmittelbar zu einer Staatskrise werden musste. Die italienische Bourgeoisie war nie in der Lage gewesen, sich eine nationale politische Vertretung zu geben. Den ungelösten Knoten der italienischen Politik sieht Gramsci in der fehlenden nationalen Einigung. Die Bourgeoisie ist unfähig, ein nationales Klasseninteresse zu entwickeln. In Italien, schreibt er in einem Artikel 1919, gibt es keine nationale Bourgeoisie, die gleiche und umfassende Interesse hätte. Es gibt Sippenbündnisse, Cliquen, lokale Klientelen, keine moderne herrschende Klasse. Zitat Ende. Vor dem Faschismus hatte die Bourgeoisie nie eine starke politische Organisation in Form einer Partei besessen. Der Faschismus kam nach Italien, um dieses institutionelle Vakuum zu füllen, das durch den Krieg und die sozialistischen Revolutionen noch deutlicher geworden war. Dieses Vakuum setzte in den Massen jene elementaren Faktoren frei. Gramsci spricht von Hunger, Kälte, von der Angst vor dem unbegreiflichen und dem wahnsinnigen Schrecken des nackten Raupenwesens, das sich von einem Sturm überwältigt fühlte, dessen Gesetze, Richtung, ungefähre Dauer es nicht kennt. Also elementare Faktoren, die von Croces Idealismus übersehen bleiben mussten und Gramsci hingegen die tragische Alternative Revolution oder Barbarisierung, zu der Italien bestimmt war, sehr früh erkennen ließen. In demselben Artikel, wo er voraussieht, man wird keine Gewalt auslassen und das Proletariat zu unterwerfen, schreibt er auch: Unser Land steht im Zentrum eines Mahlstroms, der die gesamte europäische Zivilisation in seinen Strudel ziehen wird. 1920. Besondere Aufmerksamkeit widmete Gramsci dem städtischen kleinen Bürgertum, der eigentlichen sozialen Basis der faschistischen Bewegung. Und es ist bemerkenswert, dass die Wählerbasis der Partei von Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, die im nächsten Monat, genau 100 Jahre nach der Marcia su Roma, sehr wahrscheinlich die politische Wahl gewinnen wird. Es ist bemerkenswert, dass ihre Wählerbasis auch heute noch überwiegend aus Taxifahrern, Tabakwarenhändlern und ähnlichen paraberuflichen Korporationen sich zusammensetzt. Der bekannteste Beitrag zu diesem Thema, ein Artikel aus dem Jahr 1921, trägt einen amüsanten Titel. Es heißt Das Affenvolk. Diese literarische Metapher zur Beschreibung der sozialen Basis des Faschismus ist dem Dschungelbuch von Rudyard Kipling entnommen, einem von Gramsci sehr geschätzten Schriftsteller. Ich zitiere den alten Python K., wie er die Affen beschreibt, die den Dschungel verseuchen und ihn zu nerven. Seicht, geltungssüchtig, exhibitionistisch, aggressiv und unterwürfig, zu Ernsthaftigkeit und Planung unfähig und doch ehrgeizig bis zum Grotesken. Und Balou der Bär fügt hinzu, dass das Affenvolk so tut, als wäre es ein großes Volk, dazu bestimmt, großartige Dinge im Dschungel zu tun, aber es reicht eine herabfallende Kokosnuss, um sie zum Lachen zu bringen und alles ist vergessen. Zitat aus dem Dschungelbuch. Ende. Die zweite Periode, 1922 bis 1926, ist die von Mussolinis Versuch, ein nicht totalitäres faschistisches Regime zu errichten, das heißt, ohne Parlament und freie Wahlen abzuschaffen. Anfang 1922 war Gramsci nach Russland gezogen und zu der Zeit war die von der Komintern-Exekutive propagierte Strategie die Einheitsfront. Lenins Anweisung an die westlichen Genossen war klar: mit den Sozialisten zusammenarbeiten, um der reaktionären Offensive zu widerstehen. Dagegen war die damals maßgeblich von Amadeo Bordiga bestimmte Parteilinie der italienischen Kommunisten eher strenger. Auf ihrem zweiten Kongress im Jahr 1922 hatten sie die Einheitsfrontstrategie offen abgelehnt und jeden Dialog mit den bürgerlichen Parteien und den reformistischen Flügen des Proletariats ausgeschlossen. Wenige Monate später fand die Marcia su Roma statt und Bordiga bezeichnete das Ereignis despektierlich als ein einfaches Ministeriumwechsel. Das heißt, nichts Neues und nichts anderes als bürgerliche Politik. Business as usual. Um Gramscis Überlegungen dieser Zeit zu verstehen, muss man bedenken, dass ihn die schwierige diplomatische Aufgabe beschäftigte, die Positionen von Moskau und der Internationale mit denen der italienischen Kommunisten in Einklang zu bringen. Bei den Wahlen 24 wurde er als Abgeordneter gewählt, kehrte nach Rom zurück, um die Partei zu führen und die kommunistische Opposition gegen die Mussolini-Regierung zu organisieren. In seiner zweiten Entwicklungsphase erlebt der Faschismus eine Krise von Konsens, aus der er nur autoritär und durch die Errichtung des totalitären Regimes herauskommen wird. Nach fast 2 Jahren an der Regierung hat Mussolini noch keines seiner Versprechen einlösen können. Er hat zwar die Arbeiterbewegung geschwächt, die Löhne gesenkt und die Arbeitszeit verlängert. Dennoch ist es ihm noch nicht gelungen, die kapitalistische Produktion wieder zu beleben und die Deklassierung der Mittelschichten, seine Wählerbasis, einzudämmen. Der Duce, Führer, hebt also das Niveau der politischen Gewalt an. Nach der gewaltsamen Ermordung des sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti und die Aventin-Sezession, also die Sezession der Opposition, die das Parlament verließ, um sich auf dem Hügel Aventin zu versammeln. Eine Welle empörter Proteste seitens großer Teile der öffentlichen Meinung, einschließlich der bürgerlichen, widerfuhr Mussolini. Er beendete diese Krise Anfang 25, indem er vor dem Parlament erklärte, Zitat Mussolini, Wenn der Faschismus eine kriminelle Vereinigung ist, gut, dann bin ich ihr Führer. Und folglich alle anderen politischen Parteien verbot. Angesichts dieser Situation distanziert sich Gramsci zunehmend von Bordiga und von der PCI, für den der Faschismus nichts anderes als ein Instrument der antiproletarischen Reaktion in den Händen der Bourgeoisie ist. Es war die Bourgeoisie, aber meint Gramsci, es war die Bourgeoisie selbst, die in ihrer Angst vor der proletarischen Revolution am Anfang glaubte, sie könnte sich des Faschismus als Repressionsinstrument beliebig bedienen. Aber es geht in der Welt leider nicht alles nach ihren Wünschen zu. Zitat Gramsci, wenn der Faschismus erst einmal heraufbeschworen und entfesselt ist, dann ist er schlimmer als der Teufel. Er lässt sich nicht mehr beherrschen, sondern macht sich selbstständig. Die Ermordung Matteottis ist Ausdruck und unmittelbare Folge der Tendenz des Faschismus, nicht mehr als einfaches Instrument der Bourgeoisie aufzutreten, sondern in der Reihe der Missbräuche, der Gewalt, der Verbrechen nach einer eigenen inneren Logik vorzugehen. Zitat Ende. Auf dem Kongress der PCI in Lyon 1926 gelingt es Gramsci, seine Thesen durchzusetzen und Bordiga zu überstimmen. Er wird zum Generalsekretär gewählt. Aber am 8. November desselben Jahres wird er verhaftet. So beginnt die letzte Phase seiner Reflexion, welche den Gefängnishäften anvertraut ist. Ja, also ich erinnere nochmal, dass Gramsci die letzten 11 Jahre seines Lebens im Knast verbringt, ganz entfernt vom politischen Leben und von dem Kampf. Er ist gezwungen, in der Einsamkeit zu denken und zu schreiben, unter unzumutbaren Bedingungen und der Willkür seiner Gefängniswärter ausgeliefert. Aber er ist nun frei von den taktischen Sorgen eines politischen Führers und ganz in die Analyse vertieft, auf der Spur der tiefen historischen Dynamik jenseits der laufenden Tagespolitik. Er widmet sich ganz einer schonungslosen und desillusionierten Betrachtung der Niederlage seiner eigenen, die von der PCI und die des internationalen Kommunismus. Eine Niederlage, die ihm immer deutlicher als epochal erscheint. Die Gefängnishäfte enthalten also neben vielen anderen die reichsten und durchdachtesten Überlegungen Gramscis zum Wesen, zur historischen Funktion und zu den Perspektiven des Faschismus. Die zentralen Begriffe, um die sich das Thema Faschismus in den Gefängnishäften dreht, sind zwei. Der Begriff der passiven Revolution und der Begriff des Cäsarismus. Ich werde, weil es schon ganz viel von eurer Zeit in Anspruch genommen haben, erst einmal nur von der passiven Revolution sprechen und eventuell, wenn da Neugier besteht, auch etwas zum Cäsarismus dann am Ende in der Diskussion versuchen zu sagen. Aber erst einmal passive Revolution. Das ist eine sehr komplexe Kategorie. Man versteht nicht so bitte, was das bedeutet, wenn man die Notizen liest. Aber es ist zugleich ein Begriff, der in der politischen Theorie von Gramsci eine herausragende Stellung einnimmt und in seinem Werk in sehr unterschiedlichen Bedeutungen auftaucht, wird ständig modifiziert und erneuert. Zentral ist dieser Begriff nicht nur für die Faschismustheorie, sondern für sein Verständnis der europäischen Geschichte überhaupt. Wenn von passiver Revolution im Zusammenhang mit dem Faschismus die Rede ist, wird in der Regel der negative, konservative und reaktionäre Aspekt betont. Das ist nicht falsch, wird aber der Komplexität der gramscianischen Analyse nicht ganz gerecht. Es gibt auch etwas Gutes quasi im Faschismus, scheint er zu sagen. Er nimmt den Faschismus sehr ernst. Wir werden diese gewagte Aussage natürlich in Frage stellen. Aber Gramsci nimmt den Faschismus sehr ernst. Das heißt, er weigert sich, ihn nur als Knüppel zu betrachten, der die Großbourgeoisie in ihrer Not loslässt. Vielmehr versucht er, den Faschismus als eine originelle und autonome Form von Hegemonie zu verstehen. Mit der Umwandlung des Liberalen in einen totalitären Staat erreichte der Faschismus etwas, was es in Italien bis dahin nie gegeben hatte, nämlich die Einbeziehung der Massen in die politische Sphäre. Das erkennt Gramsci ihm als seine historische Leistung zu. Passive Revolution ist ein dialektischer Begriff. Ja, zwischen Revolution und Passivität gibt es eine offensichtlich eine Spannung oder quasi eine Unvereinbarkeit. Dieser Ausdruck von Gramsci meint sowohl die Revolution als auch ihre Negation bzw. ihre kontrrevolutionäre Neutralisierung. Der Begriff passive Revolution leitet sich aus zwei Grundprinzipien seiner machiavellistisch-marxistischen Konzeption der Politik ab. Der erste sagt, dass keine, ich zitiere, dass keine gesellschaftliche Formation verschwindet, solange die in ihr entstandenen Produktivkräfte noch Raum für eine weitere fortschrittliche Bewegung finden. Zweites Prinzip ist Wortlaut von Marx quasi, dass die Gesellschaft sich keine Aufgaben stellt, für deren Lösung nicht bereits die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Die notwendigerweise langen historischen Perioden, die als passive Revolution definiert werden können, sind solche, in denen die herrschenden Klassen sich und ihre Herrschaft dadurch am Leben erhalten, dass sie immer noch eine irgendwie positive oder fortschrittliche Rolle spielen können. Während dieser langen historischen Phasen erfolgen gesellschaftliche Veränderungen langsam und kapillar, ohne Umbrüche. Gramsci veranschaulicht das Verhältnis der eigentlichen zur passiven Revolution mit einem militärischen Bild, sehr berühmt, ne? Mit der Opposition zwischen raschem Bewegungskrieg und langsamer Stellungskrieg. Was er mit dem Gedanken der Abwechslung von Bewegungs- und Stellungskrieg meinte, von eigentlicher und passiver Revolution, ne? Ist die reale Bewegung der europäischen Geschichte, die wirkliche Bewegung, wie es heißt. Ich zitiere aus dem Heft 8. In der Geschichte Europas gab es einen politischen, natürlich, ne, muss man bedenken. Gab es einen politischen Bewegungen, Stellungskrieg. Und irgendwie scheint die Geschichte des 20. Jahrhunderts für Gramsci das gleiche Entwicklungsmuster zu wiederholen wie das 19. Der Bewegungskrieg politisch von 1917 bis 1921, also von der Oktoberrevolution bis zum Biennio Rosso, zu der Niederlage, statt. Und was folgt, ist ein Stellungskrieg, dessen praktischer und ideologischer Vertreter für Italien und Europa der Faschismus ist. Für Gramsci ist der Faschismus also nicht nur der Knüppel der bürgerlichen Konterrevolution, indem er ihn mit der Kategorie Revolution, wenngleich passive, zu deuten versucht, schreibt er ihm viel mehr Autonomie und eine potenziell sehr lange Dauer zu. Er hatte angefangen zu denken, dass der Faschismus nicht aufhören wird, sondern das ganze Jahrhundert beherrschen. Er geht sogar so weit, ihm eine irgendwie positive oder fortschrittliche Rolle zuzuerkennen, wie diejenige vom Liberalismus im 19. Jahrhundert. Nochmal ein Zitat aus Heft 8. Wäre ein neuer Liberalismus unter modernen Bedingungen nicht gerade der Faschismus, wäre der Faschismus nicht genau die Form der passiven Revolution, die dem 20. Jahrhundert so eigen ist, wie der Liberalismus dem 19. Den sozialen und ökonomischen Inhalt dieser passiven Revolution sieht Gramsci in dem Korporatismus. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich in dem deutschen Diskurs dieser Begriff nicht so verbreitet wie im italienischen. Der Korporatismus ist eine eine Form politischer und gewerkschaftlicher Vertretung, die eben Alternative zu den politischen Parteien und zu Klassengewerkschaften ist. Die Körperschaften sind kategoriale Vereinigungen, berufliche Vereinigungen, könnte man sagen, ne? Die bringen alle in einem Wirtschaftssektor tätigen Subjekte zusammen, ne? Sowohl die Eigentümer der Produktionsmittel als auch die Arbeiter. Die Vereinbarung ihrer gegensätzlichen Interessen wird gesichert durch die, im verschiedensten Fall autoritäre, Vermittlung des Staats. Die passive Revolution, schreibt Gramsci weiter, besteht darin, die Wirtschaftsstruktur reformistisch von der individualistischen Wirtschaft zur Planwirtschaft umzuwandeln, ne, durch dieses Staatsinterventionismus. Und das Aufkommen einer mittleren Wirtschaftsform zwischen der rein individualistischen und der Planwirtschaft würde den Übergang zu fortgeschrittenen politischen und kulturellen Formen ohne radikale Umbrüche ermöglichen. Also Faschismus als Reformismus. Durch die gesellschaftliche Organisation korporatistischer Art, die Gramsci als mittlere Form zwischen kapitalistischer und sozialistischer Wirtschaft zu denken versucht, würde der Faschismus eine passive Revolution vollbringen, das heißt eine neue Hegemonie, die zwar aus dem Rahmen der bürgerlichen, christlichen und kapitalistischen Zivilisation nicht herausragt, aber die für das 19. Jahrhundert charakteristische liberale Form abstreift. Der Faschismus, denkt Gramsci, könnte die an die Bedingungen der kapitalistischen Produktion des 20. Jahrhunderts spezifisch angepasste, also nicht mehr liberale, politische Form sein. So gesehen erscheint der Faschismus als die italienische Variante der allgemeinen Strategie, mit der die großen kapitalistischen Länder auf den tendenziellen Fall der Profitrate und vor allem auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 durch die Steigerung staatlicher Interventionen in die freie Wirtschaft reagieren. Ein nahe verwandtes Phänomen wäre zum Beispiel Roosevelts New Deal. Und in der Tat, das ist interessant, hat Mussolini 1933 den neuen Kurs, den New Deal, in den Vereinigten Staaten öffentlich gelobt. Sehr enthusiastisch. Und ein weiteres verwandtes Phänomen wären die reformistischen Rezepte der europäischen Sozialdemokratien. Dies gemeinsame reformistisches bzw. passiv-revolutionäres Terrain von Sozialdemokratie und Faschismus ist die theoretische Grundlage Stalins, ne, für seine Wende in der Haltung, für die Wende in der Haltung der Dritten Internationale. Das liegt der Doktrin vom Sozialfaschismus zugrunde. Stalins These und die neue Strategie der Internationale gehen davon aus, dass die Weltwirtschaftskrise von 1929 die endgültige Krise des Kapitalismus ist. Daher müssen sowohl der Faschismus als auch die Sozialdemokratie bekämpft werden, weil sie beide gleichermaßen reformistische Lösungen für die Krise darstellen. Seinerseits ist Gramsci aber nicht davon überzeugt, dass die Krise die endgültige ist. Aus diesem Grund stimmt er der Wende nicht zu, sondern plädiert weiterhin aus der Gefängnisisolation für eine antifaschistische Einheitsfront. Und gerade weil er die Krise nicht für endgültig hält, fängt er an, damit zu rechnen, dass der Korporatismus und der Faschismus ein langfristiges Phänomen sein würde, wenn nicht sogar eben die passive Revolution des 20. Jahrhunderts. Ist also der Faschismus, ist auch etwas Gutes an dem Faschismus? In Heft 10 kommt Gramsci auf das Thema zurück und überarbeitet seine Auffassung. In der Formulierung der These findet sich die Passage, die dem Faschismus eine irgendwie positive oder fortschrittliche historische Rolle zuzugestehen scheint, nicht mehr. Nun hört sich alles neutraler und distanzierter an. Zitat: Eine passive Revolution würde darin bestehen, dass durch die Intervention des Staates und durch die korporative Organisation mehr oder weniger tiefgreifende Änderungen der Wirtschaftsstruktur des Landes eingeführt werden, um das planmäßige Element in der Produktion zu akzentuieren ohne die private Aneignung zu berühren. Im konkreten Rahmen der italienischen Gesellschaftsverhältnisse, sozialen Verhältnisse, könnte dies die einzige Lösung sein, um die industriellen Produktivkräfte unter der Leitung der traditionellen herrschenden Klasse zu entwickeln. Zitat Ende. Dass Gramsci den Faschismus mit der Kategorie der Revolution zu deuten versucht, hört sich ganz schön heretisch an, aber man darf es nicht missverstehen. Wir haben sicherlich mit keiner Apologie des Faschismus zu tun. Einen dritten korporatistischen Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, wie der Faschismus ihn verspricht, gibt es eigentlich nicht. Aber was wichtig, was politisch und ideologisch wichtig ist, sind die Gründe, warum es dem Faschismus gelingt, bei einem größeren Teil der Bevölkerung, vor allem bei den Mittelschichten, aber auch bei beträchtlichen Teilen des Proletariats, Erwartungen und Hoffnungen zu wecken, den Elan der Massen zu absorbieren und so ein System von ziviler und militärischer Hegemonie im Dienste der bestehenden Eigentumsverhältnisse und der traditionellen herrschenden Klassen zu schaffen. Verschwindet in der überarbeiteten Version der These die vermeintlich positive Bewertung der sozialen Rolle der faschistischen passiven Revolution, so bleibt die Deutung der großen historischen Dynamik im Wesentlichen dieselbe. Faschismus ist der New Liberalismus. In gewissem Sinne kann man also sagen, dass Gramscis Interpretation des Faschismus als passive Revolution über ihren spezifischen Gegenstand hinausgeht und sich als politische Deutung des 20. Jahrhunderts überhaupt erstellt, von dem er allerdings nur die ersten 37 Jahre gesehen hat. Die Herausgeber der Gefängnishefte führen diese letzten Notizen, die ich euch vorgelesen habe, auf das Jahr 33 zurück. Hitler war damals bereits an der Macht. Man sieht also, dass, wie die Vorhersage über den epochalen Charakter des vorhersehbar lang anhaltenden Charakter des Faschismus in Europa eine noch stärkere Bedeutung hat und mit den politischen Ereignissen der Zeit eng verbunden ist. Das Thema der passiven Revolution weist sozusagen über die italienische Situation hinaus und liefert einen wichtigen Beitrag dazu, den Faschismus in den breiteren Kontexten der wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozesse in den westlichen kapitalistischen Nationen einzuordnen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Wir können uns fragen, okay, was können wir heute 100 Jahre später mit dieser Erklärung des Faschismus als passive Revolution anfangen? Was bleibt aktuell? Und vor allem, ist der halberätische Gedanke von einer irgendwie positiven und fortschrittlichen sozialen Rolle des Faschismus ernst zu nehmen? Ich würde sagen, nicht wirklich, aber auch für Gramsci nicht wirklich. Erstens handelt es sich, wie wir gesehen haben, um einen Ausdruck, auf den Gramsci zurückkommt und den er wesentlich korrigiert. In der überarbeiteten Version wird nicht mehr behauptet, der Faschismus ermögliche eine weitere fortschrittliche Entfaltung der kapitalistischen Produktivkräfte, sondern lediglich, dass es anders nicht geht, dass der Faschismus die einzige mögliche Form ist, um diese Produktivkräfte unter der Leitung der herrschenden Klasse weiter funktionieren zu lassen. Ja, vielen Dank. Zweitens ist der Sinn dieser Deutung nicht ein Argument in Verteidigung des Faschismus aufzustellen. Worum es Gramsci geht, vielmehr ist die epokale Dimension des Phänomens zu erkennen und gegen die geringschätzende Deutung vieler bürgerlichen, aber auch marxistischen Zeitgenossen zu opponieren, die darin nichts anderes und nichts mehr sehen wollte als eine kontingente Erscheinung, eine vorübergehende moralische Krankheit oder eine momentane Zuspitzung der bürgerlichen Herrschaftsmethoden. Und drittens beinhaltet die Deutung des Faschismus als passive Revolution eine schonungslose Selbstkritik. Ja, es ist unsere Schuld, von uns Linken. Kommunisten und Sozialisten sind mit ihrer Schüchternheit und Abwartungsmanie selber schuld gewesen an dem Sieg Mussolinis. Der Duce und seine Bewegung fügen sich in die Hegemoniekrise der Bourgeoisie und finden dort ihren Glück. Ja, sie nehmen den politischen Raum ein, den eigentlich von der revolutionären Kräfte eingenommen werden sollte. Bereits 26, letzte Zitat, hatte Gramsci geschrieben: Aus der Unfähigkeit der sozialistischen Partei, die Macht zu ergreifen, erwuchs die Stärke des italienischen Faschismus. Er organisierte sich und ergriff die Macht mit Methoden, die, wenn sie auch ihre eigene italienische Besonderheit hatten und mit der gesamten Tradition und der unmittelbaren Situation unseres Landes verbunden waren, so hatten sie doch eine sehr große Ähnlichkeit mit der allgemeinen Taktik der gefährdeten Bourgeoisie in allen Ländern. Zitat Ende. In diesem Sinne kann man Gramscis Warnung folgendermaßen zusammenfassen. Und das ist wirklich Schluss. Der Kapitalismus tut alles, was in seiner Macht ist, um sich selbst zu zerstören. Ja? Aber wenn die Kommunisten ihm dabei gar nicht oder nicht entschlossen genug helfen, dann wird es wohl jemand anderes tun. Wahrscheinlich jemand viel unsympathischeres. Vielen Dank für die Geduld und die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Manuel, für den spannenden Vortrag. Es gibt eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu sagen, und zwar gibt es die Möglichkeit, über einen QR-Code, den ihr hinten im Programmheft findet, auf ein Pad zuzugreifen und dort eure Fragen reinzuschreiben, falls ihr sie nicht hier in der großen Runde sagen wollt. Genau, aber das könnt ihr natürlich genauso gerne tun, und deswegen frage ich jetzt direkt, ob es schon Fragen gibt oder vielleicht auch schon im Pad Fragen gibt. Genau, also im Pad gibt es eine Frage, und zwar, ob du Primärquellen zu Gramscis Faschismusanalyse hast, beziehungsweise den Text zur Verfügung stellen kannst, den du jetzt auch selbst für die Vorbereitung genutzt hast. Also den Text ganz gerne kann ich zur Verfügung stellen. Es ist kein wirklich also es ist eine erste Fassung, gibt es noch Sprachfehler und allerlei Probleme, aber ganz gerne. Primäre Quelle, also vor allem die Gefängnishefte. Und dann gibt es ein bisschen Sekundärliteratur, aber ich habe tatsächlich nur so italienische Titel für die Vorbereitung dieses Vortrags, die italienische Literatur mir angeschaut. Ich kann natürlich gerne angeben. Also sehr wichtig sind in meiner Meinung die Arbeiten von Canfora, von dem kommunistischen Historiker Luciano Canfora. Der hat ein Buch über Gramsci im Gefängnis und den Faschismus geschrieben, was ich wirklich sehr hilfreich fand. Canfora ist ziemlich bekannt auch in der deutschen Debatte, glaube ich, wegen seiner Demokratie-Aufsätze. Ein großartiger Gramsci-Kenner unter anderem. Okay, danke. Gibt es Fragen? Let's go. Ja, danke für deinen Vortrag. Ich würde gerne fragen, ob du was dazu sagen kannst, was es für Gramsci genauer bedeutet, dass Kommunisten quasi die ungelöste nationale Frage auf ihre Schultern nehmen können. Und das ist ja sozusagen, ich glaube, dass halt irgendwie sozusagen in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, halt irgendwie die nationale Frage sozusagen sehr präsent war und keine politische Partei ist quasi daran vorbeigekommen. Aber wenn sozusagen für Gramsci der Hauptvorwurf an die Bourgeoisie ist, dass sie in Italien kein einheitliches nationales Interesse herstellen kann. Was heißt das dann für Kommunisten? Heißt es dann für Kommunisten, dass sie quasi die nationale Revolution durchführen müssen? Ja, sehr gute Frage und sehr schwierige Frage. Die kommt direkt auf einen sensiblen Punkt an. Ja, also ich würde im Großen und Ganzen zustimmen, also nicht persönlich, aber zustimmen, was deine Gramsci-Interpretation. Also für ihn ist tatsächlich eine Aufgabe der Kommunisten. Der Punkt ist, also es ist nicht, dass sein Vorwurf an die italienische Bourgeoisie, er stellt fest, dass in der italienischen Geschichte, also die nationale Einheit wird immer von den herrschenden Klassen gemacht. Und da geht man nicht daran vorbei. Ne? Also die Integration die politische Integration einer Bevölkerung kommt, mindestens für die Epoche, in der Gramsci lebt und die er betrachtet, an der nationalen Ebene, nationale Integration nicht daran vorbei. Und es ist immer Aufgabe der herrschenden Klassen, das herzustellen. Die Bourgeoisie in Italien, und da ist eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht in der italienischen und deutschen Geschichte, moderne Geschichte, die Bourgeoisie hat es nicht zu einer nationalen Einheit geschafft, hat sich nicht als nationale herrschende Klasse konstituiert, sondern ist immer fragmentiert und gespalten geblieben. Ne? Es gibt keine, meint er, keine Partei, die Klasseninteresse der Bourgeoisie als solche für Italien vertreten würde, sondern nur eben lokale Cliquen und eher so rückständige Interessengruppen, die ihre konservative Wirkung in der Politik haben, aber keine nationale Entwicklung, keine nationale Einheit von Interessen, von Produktivkräften. Diese Frage ist für ihn, für Italien, und dass Italien und Deutschland in ihrer modernen Geschichte diese Ähnlichkeit aufweisen, ist sicherlich auch interessant für die Untersuchung des Faschismus, weil unsere beiden Länder ja maßgeblich sind für diese politische Bewegung. Und das könnte zu einem Teil auch daran liegen, dass die nationale Integration so spät gekommen ist. Und Gramsci sagt, ja, es wird weil es die Bourgeoisie versäumt hat, es wird Aufgabe des Proletariats sein, ein System von Produktion und überhaupt ein politisches System zu errichten, das wirklich die ganze Nation einbezieht und nicht die regionale Konflikte, regionalen Interessengegensätze reproduziert. Das heißt, also der Ausdruck nationale Revolution hört sich ziemlich schrecklich an. Und ich würde nicht sagen, dass Gramsci ihn unterschrieben hätte. Aber er hat sicherlich als eine der Aufgaben der proletarischen Revolution diejenige der Errichtung einer nationalen politischen Sphäre betrachtet. Und ein anderer Punkt zu deiner Frage ist vielleicht die Aufmerksamkeit oder die Sensibilität, die Gramsci für Fragen, für Aspekte der nationalen Politik und der nationalen Kultur hat im Vergleich zu anderen marxistischen Theoretikern seiner Zeit. Jetzt geht es nicht mehr um politische Aufgaben und politische Praxis, sondern ich spreche von dem analytischen Niveau. Er meint, politische Situationen kann man nicht mit schematischen Klassenanalyse. Also das Modell Klasse gegen Klasse reicht nicht, um politische Phänomene zu verstehen und auch also praktisch daran intervenieren zu können. Der Faschismus selbst lässt sich nicht bloß als ein Phänomen, also lässt sich nicht nicht einfach aus dem Klassengegensatz ableiten und nicht einfach als Instrument der bürgerlichen Reaktion auf die proletarische Bedrohung verstehen, sondern hat eine gewisse Autonomie, eine gewisse innere Logik, die eng verbunden ist mit nationalen Fragen, also mit Fragen der Kultur, der Geschichte des Landes und auch eben mit dieser Rückständigkeit, mit dieser Verspätung in der nationalen Integration. Was natürlich nicht bedeutet, dass er die Klasse, also Klassenanalyse ist, er ist auf jeden Fall ein Marxist und ein Kommunist, und Klassenanalyse ist immer die zentrale Achse, ne? In seiner Analyse ist immer sehr präsent. Aber eben sein Versuch oder die Originalität seiner Methode besteht auch darin, sie mit einer spezifischeren Untersuchungen lokalen und nationalen Bedingungen zu kombinieren. Jo, vielen Dank auch von mir. Von mir war auch die Frage im Pad und ich würde sie nochmal konkreter stellen. Also ich meine nicht Primärquelle, da bin ich schon von ausgegangen, dass es in den Gefängnisheften zu finden ist, aber tatsächlich primäre Textteile und zwar in Deutsch fände ich ganz nett zu haben für ein Seminar nächstes Semester, was sich so mit Faschismusanalyse beschäftigt. Wenn du da noch was, ein paar Textstellen mir vielleicht schicken kannst oder mit ins Pad stellen kannst, das wäre ganz nett. Also, und dafür hätte ich dann aber primäre Texte meinst du Texte von Gramsci selbst? Ja, genau. Ja, also ich kann dir sagen, die Gefängnishefte sind ediert in Deutschland, oder? Komplett, vollständig. Ja, glaub schon. Und daraus Die Teile, die du benutzt hast in dem Vortrag, darauf wollte ich Ja. Also ich kann dir auf jeden Fall auf die Hefte 8, 9, 10 und 13 hinweisen. Vor allem die Themen, die ich angesprochen habe, das Thema der passiven Revolution, ist ausführlich in Hefte 8 und Hefte 10 behandelt, wenn das von Hilfe sein kann. Ja, auf jeden Fall. Und hat viel mit der Auseinandersetzung mit Croce und mit Croces Interpretation, mit Croces Geschichte, Geschichte von Europa, die Geschichte des 19. Jahrhunderts von Croce. Also in dieser Auseinandersetzung die hauptsächlich in Hefte 8 und 10 finden sich die meisten Stellen, die ich zitiert habe und überhaupt die Entwicklung des Faschismus-Thema. Alright, danke. Und meine Frage wäre, du hattest ja schon ab und zu den Sprung in die Gegenwart irgendwie angedeutet und den Wahlen, die jetzt auch in Italien anstehen. Wie würdest du denn einschätzen, dass die, das, was du jetzt vorgetragen hast und die Theorien von Gramsci in der Gegenwart irgendwie Anwendung finden könnten? Das fand ich eigentlich nochmal eine spannende Analyse, dann, wie du das jetzt in Italien bzw. in Europa irgendwie sehen würdest. Ach, also ich sehe es ganz schlecht, ich bin gar nicht optimistisch. Ich denke tatsächlich, dass es zum ersten Mal die Chancen für die Faschisten an die Regierung zu kommen in Italien, seit Italien eine Republik ist, sehr real und sehr hoch sind. Ich bin besorgt. Warum es so ist, das ist natürlich eine große Frage. Ich weiß nicht, ob sie sinnvollerweise beantworten kann und auch nicht, ob sich das mit Gramsci machen lässt. Gramsci, also schreibt die 100 Jahre zuvor, muss man das sich auch vor Augen führen. Ein anderes Thema, das ich weniger, worauf sozusagen ich heute nicht eingegangen bin, ist die Idee des Cäsarismus. Die ist sicherlich nicht aktuell, weil ja Cäsarismus ist auch ein Gedanke von Marx gewesen und vor allem von Trotzki. Deswegen wurde auch Gramsci als Trotzkist beschimpft, wenn das ein Schimpfwort ist, oder marginalisiert. Und der Faschismus, also der Cäsarismus, Faschismus wäre eine Form von Cäsarismus, der Cäsarismus wäre die Intervention eines dritten Subjektes in einen Konflikt zwischen zwei Kräften, die quasi im Gleichgewicht stehen und von der keine richtig die Übermacht haben kann. Also zwischen der die Bedrohung der proletarischen Revolution und dem Widerstand der Bourgeoisie gibt es keinen echten Gewinner und dann kommt eine dritte Instanz, so eine Art Schiedsrichter, und eine autoritäre Schiedslösung. Das wäre heute kaum noch zu gebrauchen, weil wir nicht sagen können, dass wir in einer solchen Situation sind, und ein solches Kräfteverhältnis überhaupt bestehen würde. Was eine Parallele, die man mit 100 Jahre davor, mit 100 Jahre zuvor ziehen kann, hat vielleicht mit der Hegemoniekrise der Bourgeoisie zu tun. Also damals ging es um die Krise der liberalen Ordnung, der liberalen Bourgeoisie. und die Unfähigkeit der revolutionären Kräfte, der revolutionären Parteien, davon zu profitieren und die Macht zu ergreifen. Heute stehen wir meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich vor einer Krise des Neoliberalismus, die ist auch noch beschleunigt worden und viel offenbarer geworden durch die Ereignisse der letzten Jahre, diese Pandemie, die Wirtschaftskrise, die der folgte und die noch verschlimmert ist durch den Krieg. Und für mich ist ziemlich einleuchtend, dass das Scheitern von der Regierung Mario Draghi, die natürlich den Neoliberalismus pur verkörpert hat, dass dieses Vakuum, Mario Draghi mit seiner vermeintlichen internationale Glaubwürdigkeit war wirklich ein letzter, schon nicht mehr so demokratisch, weil obwohl er eine große Mehrheit im Parlament genießen konnte bis vor kurzem, natürlich von keinem Mensch gewählt wurde, also schon eine halbdemokratische Lösung für die Krise. Aber der hat den letzten Versuch des Neoliberalismus, dieses Hegemoniesystem, um mit Gramsci zu sprechen, aufrechtzuerhalten. Nachdem das gescheitert ist, in einer Situation, wo die revolutionäre Kräfte und diejenigen, die es sein sollten, sicher nicht in der Lage sind, einen politischen Vorschlag zu machen, da gar die Macht zu ergreifen, haben wir wirklich mit einem institutionellen und politischen Vakuum zu tun. Und das ist in einem gewissen Sinne eine ähnliche Situation wie diejenige, die Gramsci beschrieben hat. Da würde ich vielleicht die Aktualität seines. Aber vor allem, also nicht nur eben, das ist ja keine so tiefe Analyse, es ist mehr, ich will mehr so die praktische Seite betonen, die praktisch-politische Seite betonen, die wir von Gramsci haben können. Es ist die Untätigkeit, die Ohnmacht und der Mangel an Initiative und politischer Intelligenz von emanzipatorischer Parteien oder Bewegungen, die den Raum für reaktionäre oder faschistische Erfolge lassen. Und das bleibt für mich die größte Lehre, die aktuellste auch. Ich sehe gerade keine Meldung, sonst sag mir einfach Bescheid. Ich würde aber auch noch eine Frage stellen wollen. So in der deutschsprachigen Debatte über Faschismus sind ja so Erklärungsansätze, die so über psychologische, sozialpsychologische Elemente gehen, relativ prominent, also was so autoritäre Charakterstrukturen, Massendynamiken und so weiter angeht. Die sind natürlich ein bisschen später entstanden als zu der Zeit, als Gramsci geschrieben hat. Ich habe mich aber gefragt, welche Rolle so vielleicht so Elemente von einer psychologischen Erklärung bei ihm auch spielen. Also ein bisschen ist es auch schon angeklungen. Danke für die Frage. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt, sehr präsent. Das würde ich sagen, ein Aspekt, der auch zur Originalität von Gramsci's Methode beiträgt. Den hat er in einem gewissen Sinne von Croce, ne? Also ich hatte am Anfang an diese verschiedenen Erklärungsmuster für den Faschismus erinnert, die es in Italien am Anfang des Faschismus entwickelt wurden. Und das, was Benedetto Croce die moralische Krankheit des europäischen Bewusstseins nennt, das ist eine Erklärung, die natürlich mit der Gramsci nicht zufrieden ist, aber deren Wahrheitselemente er sehr wohl rezipiert und aufnimmt. Und Croce spricht auch von dem Schock des Ersten Weltkriegs. Das ist natürlich eine psychologische Analyse, nachdem die Menschen diese Blutbad erlebt haben, die Brutalität, mit der das 20. Jahrhundert eröffnet wurde, erlebt habe, dann sind sie nicht mehr gefeit vor der Brutalisierung und der Verrohung. Gramsci spricht auch, ich hatte ein Zitat, das ich vielleicht jetzt wiederfinde. Also Gramsci spricht von den Elementaren, ne? Er setzt sich damit auseinander, warum die Mittelschichten insbesondere, so wie Affen, so wie die Affen von Rudyard Kipling sich verhalten. Und er redet von der Angst vor dem Unbegreiflichen, er redet von elementaren Faktoren. Und ich glaube, das sind nicht nur psychologische, aber zum großen Teil auch psychologische. Ne? Er redet von Hunger, Kälte, Angst vor dem Unbegreiflichen, dem wahnsinnigen Schrecken des nackten Raupenwesens, das sich von einem Sturm unbewältigt fühlt, dessen gesetzte Richtung ungefähr dauert, es nicht kennt. Also die Desorientierung, die Angst, die Orientierungslosigkeit, der Mangel an eine klare Vision der politischen Situation und vor allem an einer klaren Richtung, an einen Ausweg, schafft diese Verhalten und ist Voraussetzung für die Bereitschaft der Leute, der Massen, sich solche brutalen Projekte wie dem Faschismus sich hinzugeben. Auch ich fand ziemlich lustig diese Zitate aus dem Dschungelbuch. Dschungel ist natürlich auch ein, wenn man so möchte, ein psychologisches Milieu, ein psychologisches Ambiente. Ne? Und diese Affen werden als geltungssüchtig, exhibitionistisch, aggressiv und unterwürfig, auch diese aggressiv und unterwürfig erinnert auch ziemlich stark an die Analysen Adornos zum Beispiel von dem autoritären Charakter, Aggressivität und Unterwürfigkeit zugleich. Also ich würde sagen, die besondere und der undogmatische Charakter, die Ablehnung des Ökonomizismus von Gramsci, von dem viel die Rede ist, nicht nur mit einer großen Kenntnis der nationalen Geschichte, mit einer Aufmerksamkeit für die nationalen Besonderheiten, aber eben auch mit einer besonderen psychologischen Sensibilität zu tun hat, die tatsächlich selten zu finden war in kommunistischen Kadern und Führern zur Zeit der Dritten Internationale. Also es ist sicher untersuchenswert, auch dieses Thema in Gramsci, den du angesprochen hast. Okay, danke für die Antwort und auch für deinen Vortrag nochmal. Ich würde jetzt vielleicht an dieser Stelle erstmal schließen. Genau, um 18 Uhr geht es weiter mit dem Vortrag von Peter Jehle zur Philosophie der Praxis. Und genau, vielleicht ja beim nächsten Mal wieder live vor Ort, Manuel. Ich hoffe sehr. Ich wünsche euch viel Spaß und bereue sehr, nicht mit euch trinken zu können nach dem langen Vortrag. Aber im Geiste. Vielen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute für den Vorgang. Danke. Ciao.